Sie hören Deutschlandradio Kultur mit der Ortszeit. Die österreichische Staatsanwaltschaft hat gegen den thüringischen Ministerpräsidenten Althaus Anklage erhoben. Sie wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Althaus war am Neujahrstag auf einer Skipiste in Österreich mit einer 41-jährigen Skifahrerin zusammengestoßen, die so schwere Verletzungen erlitt, dass sie starb. Althaus selbst leidet bis heute an einem Schädelhirntrauma. Jörg Paas in Wien, wie begründet die Staatsanwaltschaft die Anklage? Nun, in einer Aussendung der Staatsanwaltschaft Leoben heißt es, Dieter Althaus sei am Neujahrstag gegen die Fahrtrichtung von seiner eigenen in eine andere Skipiste eingebogen und dort nach einer Fahrtstrecke von 12 bis 14 Metern mit dieser talwärts fahrenden Skifahrerin, die Sie angesprochen haben, kollidiert, die bei dem Zusammenprall dann tödliche Schädelverletzungen erlitt. Zwei Sachverständigengutachten hat die Staatsanwaltschaft ja erstellen lassen. Dieter Althaus hätte die Möglichkeit gehabt, zu dem Sachverhalt befragt zu werden. Darauf hat er verzichtet und stattdessen eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Welchen Inhalts? Nun, daraus geht hervor, das sagt die Staatsanwaltschaft, dass er an den Unfallhergang keine Erinnerung mehr habe, aber die Ergebnisse der Sachverständigengutachten, die nehme er zur Kenntnis und, das ist dann der vielleicht entscheidende Satz, außerdem sei er bereit, die Verantwortung für den Tod der Frau zu übernehmen. Was heißt das? Wie geht es weiter? Wird es zum Prozess kommen? Es wird wohl auf jeden Fall zum Prozess kommen. Nach Auskunft des Staatsanwalts ist es nach österreichischem Recht anders als nach deutschem. Da muss nicht erst zur Hauptverhandlung also eine Anklage zugelassen werden, sondern es kommt auf jeden Fall dazu vor dem Bezirksgericht Irtning. Das ist in der Weststeiermark. Und es ist die Frage, Dieter Althaus wird wohl nicht unbedingt persönlich erscheinen müssen. Das hat sein Anwalt mitgeteilt. Er könnte sich durch einen sogenannten Machthaber vertreten lassen. Das ist wahrscheinlich der Anwalt selbst. Die Frage ist dann noch, welches Urteil ihm droht. Es könnte mit einer Geldstrafe abgehen, ohne Eintrag ins Vorstrafenregister. Das setzt allerdings voraus, dass die Richter kein besonders rücksichtsloses Verhalten feststellen. Vielen Dank für diese Informationen. Live aus Wien war das mein Kollege Jörg Paas. Wenn je das Wort vom Fass ohne Boden zutraf, dann auf den US-Versicherungskonzern AIG. Der ist voll in den Strudel der internationalen Finanzkrise geraten und musste von der Regierung in Washington schon mit bislang 150 Milliarden Dollar über Wasser gehalten werden. Das reicht aber immer noch nicht. Jetzt hat sie dem maroden Unternehmen nochmal 30 Milliarden Euro zugesagt bzw. Dollar zugesagt. AIG, der ehemals größte Versicherer der Welt, darf nicht sterben. Es ist ein sogenanntes systemrelevantes Unternehmen, dessen Pleite unabsehbare Folgen nicht nur für die USA, sondern für die Weltwirtschaft hätte. Klaus Remme berichtet.